aktuell. WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Hörspiel am Samstagabend. Wenn es um Traumberufe geht, dann stehen bei Kindern wahrscheinlich immer noch der Lokführer und der Astronaut ganz oben auf der Liste. Aber die Berufswünsche verschieben sich ja im Laufe der Zeit. Und es soll nicht wenige geben, die dann mit Beginn des Studiums davon träumen, irgendwann mal Diplomat zu werden. Viel auf Reisen sein, wichtige Leute auf Empfängen treffen. Klingt alles nicht schlecht, oder? Jean, unsere Hauptfigur im heutigen Hörspiel, träumt auch den Traum von einer Karriere im diplomatischen Dienst, und zwar in Paris. Aber die Traumblase platzt doch recht schnell, denn Jean landet nicht im Außenministerium, sondern an der russischen Front. So nennen die Mitarbeiter einen unbeliebten Ableger des Ministeriums direkt hinterm Bahnhof Gare d'Austerlitz. Dort beschäftigen sich die Mitarbeiter mit den neuen osteuropäischen Staaten. Das Hörspiel basiert auf dem Roman Le Front Russe von Jean-Claude Lalumière. Und dieser Mann, der weiß, wovon er spricht. Er war nämlich lange Jahre selbst Teil dieser Behörde. Viel Vergnügen an der russischen Front. Sie werden an die russische Front geschickt? Unglaublich für einen Neuen. Könnten Sie mir einfach nur sagen, wo das ist? Im 13. Arrondissement, hinter dem Gare d'Austerlitz, Avenue de France Nummer 8, 6. Stock, Zimmer 623. Die russische Front von Jean-Claude Lalumière. Aus dem Französischen von Angela Cook. Bearbeitung Ursula Schregel. Regie Jörg Schlüter. Es ist ganz wichtig, eine gute Arbeit zu haben. Hör auf deinen Vater. Er hat recht. Als Kind verbrachte ich Stunden mit Onkel Bertrands Geoheften auf dem Sofa. Und seitdem wollte ich die Welt entdecken und reisen. Unser Ziel ist es, Monsieur, die Beweggründe des Kandidaten zu prüfen, seine Persönlichkeit offenzulegen und seine Eignung für den diplomatischen Dienst und die von ihm zu erfüllenden Aufgaben unter Beweis zu stellen. Ich zog es vor, meine wahren Beweggründe im Vorstellungsgespräch geschickt zu umgehen. Ich muss die Aufregung nicht beschreiben, als ich endlich den Bescheid in Händen hielt, dass ich die Aufnahmeprüfung bestanden hatte. Ich hatte solche Angst vor diesem Augenblick, mein Junge. Überflüssig meine anschließende Enttäuschung zu schildern, als ich das Schreiben des Außenministeriums erhielt, das mir nur eine Stelle in der Pariser Zentrale zuwies. Meine Reiseträume schrumpften zusammen wie die Luftkissen eines Hovercrafts. Bevor du fährst, mein Schatz, habe ich noch ein kleines Geschenk für dich. Was sie mir überreichte, war ein überdimensioniertes Etwas aus schwarzem Leder. Ein gigantisches Teil, groß wie ein Vertreterkoffer. Der perfekte Gegenstand, mit dem man unwilligen Kunden die Tür blockieren oder sich vor Überraschungsangriffen hinterhältiger Hunde hätte schützen können. Vermutlich hatte sie von sogenannten Diplomatenkoffern gehört. Passe auf dich auf. Versprich mir das. Weißt du eigentlich, dass manche Kinder nie das Elternhaus verlassen? Aber ich verspürte nicht das geringste Schuldgefühl. Und versuche, die Möbel aus deinem Zimmer so schnell wie möglich wieder aus unserer Garage zu holen. Sobald du eine Wohnung hast, rufst du uns an. Dann miete ich einen Transporter und bring dir deine Sachen. Der Schnitt meiner ersten eigenen Wohnung erwies sich als wirkliches Problem. Nicht lang genug und viel zu schmal. Mein Sofa war zu groß, der Platz für den Kühlschrank gegenüber der Dusche zu klein. Er ließ mir knapp 20 Zentimeter, um bis zum Fenster und zur Toilette vorzudringen. Und für Großmutters Küchentisch gab es erst recht keinen Platz mehr. Wie kannst du nur auf so kleinem Raum wohnen? Das fragte ich mich auch. Aber ich war heilfroh, endlich allein zu leben. Mein erster Arbeitstag fiel auf einen Freitag. Ich wurde das Gefühl nicht los, am Ende anzufangen. Sozusagen in der falschen Reihenfolge loszulegen. Ganze 3 Tage beschäftigte mich die Frage, ob ich besser im Casual Friday Look oder wie aus dem Ei gepellt erscheinen sollte. Am Ende entschied ich mich für einen Anzug, ohne Krawatte. Das stellte in meinen Augen den perfekten Kompromiss dar. Doch als ich an jenem Freitag vor dem Gebäude am Quai d'Orsay ankam, war das große Tor verschlossen. Sie müssen außen herumgehen. Ich hatte mir vorgestellt, an meinem ersten Arbeitstag durch das Haupttor in die goldenen Salons des Sir Gawain Dampier einzutreten und wurde stattdessen wie irgendein namenloser Beamter zum Verwaltungseingang geschickt. Man hätte genauso gut Dienstboteneingang dazu sagen können. Warten Sie dort bei den anderen, Sie werden abgeholt, ja? Ich verfluchte meine Mutter und überlegte krampfhaft, wohin ich meinen Diplomatenkoffer stellen sollte. Dieses unförmige Ding schien mir von Minute zu Minute größer zu werden. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Henri Langlois und ich heiße Sie in unserem Haus willkommen. Monsieur Langlois bat uns, ihm zu folgen. Die überaus freundliche Assistentin neben ihm übernahm die Aufgabe, uns zusammenzuhalten, wie Erstklässler am ersten Schultag. Sie stammen nicht aus Paris. Woraus schließen Sie das? Naja, Ihr Koffer. Ich versuchte, ihn unter meinen Stuhl zu schieben. Keine Chance. Zu groß. Er ließ sich nicht verstecken. Es blieb nur der Platz im Gang, rechts neben dem Tisch. Monsieur Langlois erläuterte sein Diplomaten-ABC mit großer Gestik und bedeutungsschwangeren Worten, lief zwischen den Reihen auf und ab mit aufrechtem Gang und stolz geschwellter Brust, sprach von unserer Mission in fernen Ländern und hielt den Blick weit in die Ferne gerichtet. Doch plötzlich verschwand er. Vor meinen Augen, schien wie vom Abgrund verschluckt. Als er nach einer Ewigkeitssekunde wieder auftauchte, hielt er sich das Knie, rieb sich die Stirn und eine Beule wurde sichtbar, so groß wie ein Taubenei. Wer hat diesen verfluchten Koffer hier mitten in den Weg gestellt, verdammt! Mit hasserfülltem Blick in meine Richtung verließ er hastig den Raum und raunte der überaus freundlichen Assistentin knappste Anweisung zu. Sie drückte den anderen ein Schreiben in die Hand. Das für mich Bestimmte überreichte mir Henri Langlois wenig später höchstpersönlich und wies auf eine kleine Änderung in letzter Sekunde hin. Sie kommen in die Abteilung Osteuropa und Sibirien. Es sind die einzigen Arbeitsstellen, die im 13. Arrondissement ausgelagert sind. Niemand will dorthin? Ich verstehe übrigens nicht, warum. Dann machte er auf dem Absatz kehrt, sichtlich zufrieden über den gelungenen Schachzug. Sie werden an die russische Front geschickt? Unglaublich für einen Neuen. Könnten Sie mir einfach nur sagen, wo das ist? Hinter dem Gare d'Austerlitz. Und wie kommt man am schnellsten dahin? Am besten mit dem Zug. Nehmen Sie die RER Linie C, ja? Die russische Front umfasste 5 Büros im 6. Stock eines 12-stöckigen Gebäudes. Im ersten befand sich Michel Boutineau, der Abteilungsleiter. Ein kleiner, untersetzter Mann um die 60, der noch 3 Teiler trug und voller Wehmut von den guten alten Zeiten de Gaulle sprach. Wer diese Aufnahmeprüfung bestanden hat, ist ein gemachter Mann. Das ist das Gütesiegel des Beamten, ein Zeichen für Qualität. Kein Vergleich mit dem Vitamin B, mit dem Politiker ihre Schützlinge heutzutage auf die besten Posten befördern. Unter de Gaulle haben wir noch gezeigt, wer wir sind. Ich nahm diesen Beitrag als humorvolle Einlage. Aber Boutineau blieb völlig ernst. Jahrelang habe ich Verstärkung angefordert. Aber die Zentralverwaltung hat nie auf meine Schreiben reagiert. Ich wüsste ja zu gerne, was sie bewogen hat, mir plötzlich einen neuen Rekruten zu schicken. Er erhob sich hinter seinem Schreibtisch, kam auf mich zu. Ich achtete peinlich genau darauf, dass ihm mein Diplomatenkoffer nicht in die Quere kam. Wir arbeiten im Verborgenen, junger Mann. Genau genommen setzen wir die Arbeit der Geheimdienste fort und bereiten den Besuch der offiziellen diplomatischen Delegationen vor. Unsere Abteilung wurde kurz nach dem Fall der Berliner Mauer gegründet. Wir sind für Osteuropa und Sibirien zuständig. Und so saß ich nun wegen eines zu groß geratenen Aktenkoffers nicht in einer exotischen Stadt über Visa-Anträgen, sondern schlichtweg im Vorzimmer des Geheimdienstes. Man wird Sie bitten zu reisen. Aber die Reisen, die ich meine, sind keine Sonntagsspaziergänge. Man läuft auf Eiern, auf faulen Eiern. Das Gelände ist vermint. Jedes Manöver erfordert Fingerspitzengefühl und einen kühlen Kopf. Es ist übrigens erstaunlich, dass Sie uns einen neuen schicken. Manchmal habe ich das Gefühl, das Hauptquartier weiß überhaupt nicht mehr, was wir hier brauchen. Das Hauptquartier? Die Zentralverwaltung. Herr, kommen Sie. Ich werde Ihnen die restlichen Truppen vorstellen. Bei den Damen erhalten Sie Ihr Marschgepäck und können dann endlich Stellung beziehen. Das zweite Büro gehörte Aline, der Sekretärin. Vom Quai d'Orsay wurde uns endlich hoffnungsvoller Diplomatennachwuchs zugeteilt. Aline, stellen Sie bitte sein Schreibpaket zusammen. Aline stand auf, öffnete einen Metallschrank und suchte Kugelschreiber, Bleistifte und Schreibblöcke zusammen. Sie war zwischen 25 und 30, brünettes, glattes Haar, makelloser Bob, dezentes Make-up. Den Kopierer erkläre ich Ihnen später. Sie zupfte ihren Rock zurecht und lief puterrot an. Falls Sie noch irgendwas brauchen, fragen Sie mich einfach. Unsere Augen schossen hin und her wie Flipperkugeln und wichen einander aus, sobald sie sich begegneten. Es gibt einen Kurierdienst, der mehrmals täglich zwischen dem Quai d'Orsay und unserer Sektion pendelt. Sie bekommen eine Chipkarte, mit der Sie jederzeit unsere Büros betreten können. Und diesen Chip benutzen Sie auch in der Kantine. Im nächsten Büro saß Marc Germain, der Informatiker, in Jeans und T-Shirt. Er schien ein regelrechter Globetrotter zu sein, jedenfalls den Aufschriften seiner T-Shirts nachzuurteilen. Eine exotischer als die andere. Er wartete die 6 Computer der Abteilung und stellte sicher, dass wir immer mit dem Server des Ministeriums verbunden waren. Bei der übersichtlichen Zahl der zu betreuenden Geräte erstickte er nicht wirklich in Arbeit und surfte die meiste Zeit im Netz. Und wenn er von den Orten sprach, die er besucht hatte, klang er wie ein Reiseführer im Audioformat. Im vorletzten Büro saß Philippe Leroy. Das ist Philippe, mein engster Kollege. Mit ihm werden Sie sich die Aktenverwaltung teilen. Philippe war nur 5 Jahre älter als ich, steckte immer in altmodischen Anzügen und versuchte, Boutinot möglichst ähnlich zu sehen. Meine Herren, ich überlasse es Ihnen, wie Sie sich die Arbeit aufteilen. Hauptsache, die Mission ist erfüllt. Verstanden? Monsieur? Philippe salutierte vor Boutinot und stand sogar stramm, wenn er mit ihm telefonierte. Ich habe hier 3 Regale mit unterschiedlichen Arten von Aktenordnern in 3 Farben. Sie hätten farblich perfekt zu der Rokoko-Vinyltapete und zum velourbraunen Wohnzimmersofa meiner Eltern gepasst. Das erste Regal mit den beigefarbenen Aktenordnern umfasst die Länder Zentral- und Osteuropas sowie den Kaukasus. Im mittleren Regal stehen die in brauner Farbe. Es sind die Länder Zentralasiens. Und das dritte schließlich ist den gelben Ordnern vorbehalten. Darin befinden sich die Informationen zu den übrigen Gegenden Asiens. Ja, und weshalb die 3 Farben, beige, braun und gelb? Sie richten sich nach der Hautfarbe der jeweiligen Bewohner. Das war meine Idee. Die hellsten sind für Osteuropa, die dunkelsten für Zentralasien und die gelben für Asien. Einfach, logisch, unschlagbar. Meinen Sie nicht, dass wir uns mit dieser durchaus pragmatischen Einteilung an der Grenze zum Rassismus bewegen? Diese Methode hat die persönliche Zustimmung von Monsieur Boutinot. Von daher finde ich Ihre Bemerkungen höchst unpassend. Ich befand mich auf vermintem Gelände und versuchte, vom Thema abzulenken. Sagen Sie, Boutinot hat von Dienstreisen gesprochen. Waren Sie in letzter Zeit häufig unterwegs? In dieser Abteilung reist seit langem niemand mehr. Und wenn jemand weg gewesen wäre, wüsste ich es. Meine ersten Wochen verbrachte ich damit, Tag für Tag, Stunde um Stunde sämtliche Akten durchzusehen. Ich begann mit den beigefarbenen. Es gab Dutzende von Akten, aber keinen einzigen Bericht darüber, so wie es die Aufgabenbeschreibung vorgab. Hören Sie, meine Aufgabe ist es zu ordnen. Also ordne ich. Ich hielt es für angebracht, Monsieur Boutinot davon in Kenntnis zu setzen, achtete jedoch darauf, Philippe nicht anzuschwärzen. Das würde allerdings in der Tat die Haltung des Generalstabs zu unserer Einheit erklären. Die Funkstille, die seit einiger Zeit herrscht. Das kam mir schon etwas eigenartig vor. In Anbetracht der Situation schien es sich bei seit einiger Zeit um eine, gelinde gesagt, Beschönigung zu handeln. Philipp war seit 3 Jahren in dieser Arbeitsstelle tätig und die jüngsten Anfragen lagen mindestens 1,5 Jahre zurück. Nehmen Sie Kontakt mit den Absendern dieser Anfragen auf und signalisieren Sie, dass wir wieder Stellung bezogen haben. Die meisten Anfragen stammten aus dem Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Aber offensichtlich wunderte es dort keinen, nie eine Rückmeldung erhalten zu haben. Ich schickte also eine kurze Notiz im Namen unseres Abteilungsleiters an alle, die unsere Dienste vergeblich angefordert hatten, und fertigte einen Serienbrief an, der individuell angepasst werden konnte. Betreff Empfang einer Delegation auf nationalem Boden. Aufgrund betriebsinterner Störungen konnten wir Ihre Anfrage nicht zeitnah bearbeiten, was wir zutiefst bedauern. Es freut mich, Ihnen heute mitteilen zu können, dass die Organisation... Ich habe nur den Betreff geändert. Das ist das Erste, was man liest. Bitte schreiben Sie. Betrifft Doppelpunkt Empfang einer Delegation alliierter Truppen auf nationalem Boden. Was tun, wenn der Vorgesetzte den Kopf verlor? Das Gegenteil von dem, was verlangt wurde. Ich ließ Boutinot die militärische Version des Schreibens unterzeichnen, um eine Probe seiner Unterschrift zu bekommen. Von da ab erschien mir das Prozedere denkbar einfach. Aber als ich sah, wie seine Unterschrift tatsächlich aussah, verließ mich jeglicher Mut. Sein Namenszug entsprach der Komplexität seiner eigenwilligen Ansichten. Ihn nachzuahmen, erschien mir völlig unmöglich. Ich war drauf und dran aufzugeben, als Aline in meinem Büro erschien. Wenn Sie mehrere Dokumente kopieren müssen, wählen Sie den automatischen Einzug. Lockern Sie zunächst die Blätter mit den Fingern auf, damit nicht versehentlich mehrere auf einmal eingezogen werden. Und dann legen Sie das Blatt mit der Schriftseite nach oben in den Einzug. Aline hatte mir, ohne es zu wissen, die Lösung geliefert. Noch am selben Abend kopierte ich in einem Copyshop Boutinots Unterschrift auf 20 Blankoseiten. Vermutlich aus Dankbarkeit schlug ich ihr vor, zusammen etwas trinken zu gehen. Ja, gerne. Wie wär's mit Samstagabend? Wo treffen wir uns? Wir verabredeten uns in einem Café in ihrem Viertel, aßen draußen und blieben einen schönen Septemberabend lang auf der Terrasse sitzen. Plötzlich entdeckte ich Marc am anderen Ende, der sich eigentlich im Urlaub hätte befinden müssen, 15.000 Kilometer von Paris entfernt. Unsere Blicke kreuzten sich und vereinbarten Stillschweigen. Verlegen klopfte er nach seiner Rückkehr an meine Zimmertür. Ja, also, du musst wissen, ich habe Flugangst und deshalb verreise ich nie, also jedenfalls nicht in entfernte Länder. Die Orte kannte er nur aus Touristenführern und die T-Shirts waren Geschenke von Freunden. Aber das bleibt unter uns, okay? Ich schwor, sein Geheimnis nicht zu verraten. Und er versicherte mir, niemandem von meiner Beziehung zu Aline zu erzählen, die noch keine war, aber eine zu werden versprach. Jedenfalls gingen wir häufiger miteinander aus. Komm doch noch auf ein letztes Glas mit drauf. Ich verstand, was diese Einladung zu bedeuten hatte. Das ist Yuki. Ein Yorkshire Terrier, der bellte, rannte und wie verrückt an ihr hochsprang. Das ist immer so, das lässt gleich nach. Aline streichelte ihn, was ihn tatsächlich zu beruhigen schien. Zeig Mama mal deine Trüffelnase. Beim Wörtchen Mama hätte ich fast auf dem Absatz kehrt gemacht. Yuki ist wie ein Kind für mich. Wenn ich nach Hause komme, fühle ich als erstes, ob er eine kalte Nase hat. Kalt und feucht muss sie sein. Sonst ist er krank. Ich verdrängte das hyperaktive Plüschtier und enthielt mich jeglichen Kommentars. Aline servierte uns einen Kräutertee und Seite an Seite tranken wir auf dem kleinen Futonsofa das gesundheitsfördernde Heißgetränk und schwiegen betreten. Magst du Beethoven? Aline beugte sich über mich, um die Stereoanlage einzuschalten und berührte dabei absichtlich, unabsichtlich meine Oberschenkel. Es ist ja nicht alles gut von Beethoven. Sie beugte sich erneut über mich, um zu einem anderen Titel zu wechseln. Aber das hier, das gefällt mir ganz besonders gut. Dieses Mal konnte ich deutlich ihre Brüste auf meinen Schenkeln spüren und das reichte für eine Erektion. Doch im gleichen Augenblick spürte ich etwas Kaltes und Feuchtes zwischen meinen Beinen. Ich habe ihn in die Küche gesperrt. Endlich waren wir ungestört. Am nächsten Tag fühlte ich mich großartig. Die Welt schien mir zu Füßen zu liegen und auch die Briefe, die ich einige Wochen zuvor losgeschickt hatte, trugen endlich Früchte. Das französische Konsulat in Jakutsk bat um den Empfang einer offiziellen Delegation. Es war Ende Oktober und die 8 Grad in der französischen Hauptstadt legten eigentlich nahe, Wärmeres zu tragen als die klassischen T-Shirts mit I love Paris. Sie haben da im Schnitt minus 40 Grad. 8 Grad ist bei Ihnen gleichbedeutend mit Sommer. Der Dolmetscher rückte meinen schmalen westeuropäischen Blickwinkel zurecht. Und es schien mir höchste Zeit, das Geo-Abo zu erneuern. Wie groß ist die Delegation? 42 insgesamt. Na, dann sind Sie jetzt wohl alle da. Das Sightseeing verlief ohne Zwischenfälle. Am Ende des dritten Tages brachte uns der Bus zum Wirtschaftsministerium, wo der Staatssekretär für Außenhandelsbeziehungen zu uns sprechen sollte. Ich war mit dem Verlauf des Besuchs äußerst zufrieden. In Gedanken formulierte ich bereits Protokoll und Dankesschreiben. In Bercy wurden wir vom Kabinettschef des Staatssekretärs empfangen. Haben Sie die Pressemappen? Pressemappen? Wir haben sie Ihnen heute Morgen per Mail geschickt, damit Sie Ihre Unterlagen ergänzen und dann alles ausdrucken können. Ich bin seit 3 Tagen mit der Delegation unterwegs und nicht im Büro gewesen. Der Kabinettschef drückte mir eine Mappe mit der Rede des Staatssekretärs in die Hand. Ja, beeilen Sie sich. Im Eingangsbereich steht ein Kopierer. Nehmen Sie das Exemplar, das der Staatssekretär gleich für seine Rede benötigt und machen Sie 10 Kopien davon. Ja, schnell, er wird in 5 Minuten hier sein. Ich hatte kaum die Seiten in den Kopierer gelegt, als auf dem Display das gefährliche Rot aufleuchtete. Papierstau. Ich hob den Deckel und der gesamte Papierstapel landete zwischen Wand und Kopierer. Ich fischte das Konvolut heraus, irgendwie, gab die unnummerierten Seiten in größter Eile in das Kopierfach zurück und hoffte schweißgebadet, dass die Reihenfolge erhalten geblieben war. Herrgott, wo bleiben Sie denn? Ohne auf weitere Erklärungen zu warten, riss er mir die Rede aus der Hand, überreichte sie dem Staatssekretär, der sich hinter das Rednerpult begab, und seine Ansprache begann. Meine Damen und Herren, liebe jakutische Freunde, der berühmte französische Ökonom Professor Pindorge, Verfasser eines Werkes über Globalisierung und Dezentralisierung, hat das Problem der entwickelten Länder klar erkannt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, gibt es lediglich 2 Grundprinzipien. Ich hörte angespannt zu. Und diese beiden Prinzipien müssen sich nicht ausschließen. Ergänzend wäre hinzuzufügen... Er wendete das Blatt. ...dass die Freundschaft zwischen unseren beiden Staaten im Wechselkurs begründet liegt. Der Dolmetscher gab das Gesagte wortgetreu wieder. Und die Assistentin, die bis zu jenem Augenblick nicht sonderlich konzentriert gewirkt hatte, hob erstaunt den Kopf. Der Kabinettschef wandte sich mir mit hochgezogenen Augenbrauen zu. Doch der Staatssekretär fuhr mit seiner Rede fort, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Nach einer Studie wurden das System und die Hilfsmechanismen im Bereich der erneuerbaren Energien von Grund auf umstrukturiert. Nächste Seite. Ich zog den Kopf ein. Und führten zum erfolgreichen Austausch auf kultureller Ebene. Die Jakuten lachten bei jeder neuen Unstimmigkeit laut auf. Einige klatschten sogar Beifall. Ich wartete resigniert das Ende der Rede ab, um die Delegation wieder in Empfang zu nehmen. Um Ihren Fall kümmere ich mich höchstpersönlich. Am nächsten Morgen erschien die Rede des Staatssekretärs in einer Satirezeitung. Und der Vorfall ließ sich in meinem Protokoll nicht verheimlichen. Tage später jedoch erhielt ich Glückwünsche vom französischen Konsul in Jakutsk, der ausführte, die Delegation sei besonders von der humorvollen Rede des Staatssekretärs angetan gewesen. Und einige Wochen später wurde ich mit einem Auftrag in Georgien betraut und kam so zu meiner ersten diplomatischen Auslandsmission. Die Vertreter der Mescheten, eine muslimische Volksgruppe, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den Sowjetmächten aus Georgien zwangsumgesiedelt wurde und seitdem nicht wieder rehabilitiert wurde, organisieren einen Empfang in einem großen Hotel in Tiflis. Diese Mission ist kein Sonntagsausflug, glauben Sie mir. In der Region herrscht das totale Chaos. Also seien Sie vorsichtig, ich möchte nicht einen meiner besten Mitarbeiter verlieren. Das ist ja super. Ein Smoking hast du dabei, oder? In letzter Minute fand ich einen Verleih. Ohne Aline hätte ich mich in Tiflis vermutlich komplett blamiert. Sie brachte mich zum Flughafen. Hiermit wirst du dich während der Reise nicht schuldig fühlen. Warum sollte ich mich schuldig fühlen? Naja, der Flugverkehr trägt doch erheblich zur Luftverschmutzung bei. Ich nahm die geheimnisvolle Karte an mich. Auf der Rückseite stand der Name eines Öko-Unternehmens. Durch das Verbrennen von Treibstoff stoßen Flugzeuge CO2 aus und tragen zur Klimaveränderung bei. Um meinen Ausstoß an CO2 auszugleichen, beteilige ich mich mit dem Kauf dieser Karte an der Finanzierung eines Projekts, das irgendwo auf der Welt den CO2-Ausstoß entsprechend meines eigenen Ausstoßes reduziert. Bringst du mir was mit aus Georgien? Die kleine harmlose Frage war nicht wirklich eine Frage, sondern eher eine Aufforderung. So hatte ich also den Auftrag, zwei Mitbringsel zu kaufen. Ein Geschenk für Aline und ein T-Shirt für Mark. Der Direktflug dauerte 3 Stunden. Meine Frau und ich haben es uns angewöhnt, jedes Jahr in ein Land zu fliegen, das von einer Katastrophe heimgesucht wurde. Auf diese Weise kann man sehr günstig Urlaub machen. Wir waren 2001 in New York, 2002 in Bali und in Madrid nach dem Attentat im Bahnhof von Atocha. Und natürlich waren wir 2005 nach dem Tsunami in Thailand. Ich zog es vor, nicht zu antworten und stellte mir sein Fotoalbum vor. Tourist oder Touristin lächelnd vor Trümmerlandschaft. Und das Gute an der Globalisierung ist, dass man sich nirgends mehr zurechtfinden muss. Man bekommt einfach überall das Gleiche wie zu Hause. Abends sollte ich den Botschafter treffen. Die Botschaft hatte sämtliche französischen Kräfte, die es in Tiflis gab, mobilisiert. Auch einen Sänger mit dem Künstlernamen Gilbert Gilbert. Der Lokalstar sollte einige Klassiker des französischen Chansons zum Besten geben. Wir gesellten uns schließlich zum französischen Botschafter, der wie ein Zeremonienmeister rechts neben dem Buffet stand. Tanzen Sie, junger Mann? In unserer eher nutzlosen Tätigkeit ist Tanzen gewiss nicht das beste Mittel, Karriere zu machen, aber für den Erfolg ist es ganz sicher eine unverzichtbare Eigenschaft. Ich war natürlich nicht auf diese Situation vorbereitet. Wenn Sie dieses Talent hätten, könnte ich Sie nach Tiflis kommen lassen. Wissen Sie, ich habe es ja gleich geahnt, dass Sie tanzen können. Ihre Kopfhaltung. Sie haben diese Steifheit in den Schultern, die große Tänzer auszeichnet. Folgen Sie mir. Ich stelle Ihnen meine Frau vor. Sie tanzt für ihr Leben gern und brennt darauf, sie kennenzulernen. Der Gedanke, der Frau Botschafterin auf die Füße zu treten, erfüllte mich mit Panik. In Angst und Schrecken erwog ich kurz eine spontane Flucht, aber Gilbert Gilbert kam mir zur Hilfe. Der Lichtkegel schwenkte von der Mitte der Bühne auf den Künstler im weißen Anzug mit Strass-Applikationen. Liebe Freunde, ich wollte Ihnen heute Abend ein ganz besonders großartiges Finale bereiten. Natürlich kennen Sie alle Claude François und die Claudette. Heute Abend nun gibt es extra für Sie die Premiere von Gilbert, Gilbert und den Bierketter. Geben Sie unseren 4 jungen Mechetinnen einen triumphalen Applaus. Meine Damen und Herren, Applaus für die Bio-Kette! Es erschienen vier junge Frauen auf der Bühne, gekleidet in Paillettenburkas mit Schlitz. Gewissermaßen mit Spielraum für choreografische Extras. Das Publikum bereitete ihnen einen begeisterten Empfang. Die Assistentin tanzte beim Refrain mit, doch traf das alles weniger den Geschmack von Elkinur Baratashvili, der Enkelin von Baratashvili, dem berühmten Meschetenführer. Sie ging schnurstracks auf den französischen Botschafter zu. Ein derart demütigendes Bild der Frau und die völlige Unkenntnis unserer Kultur ist ein Skandal für die französische Diplomatie. Ich werde mich bei ihrer Regierung beschweren. Sie ließ den Botschafter verdutzt zurück und verließ auf der Stelle die Veranstaltung, während die Klänge von Alexandrie, Alexandra bis in die Hotelhalle zu hören waren. Meine Rückkehr erfolgte ziemlich überstürzt. Am Tag nach dem diplomatischen Fauxpas traf ein Telegramm in der französischen Botschaft ein. Anwesenheit dringend erforderlich. Kirgisischer Premier zu Besuch in Paris. Organisation Pressekonferenz notwendig. Ich musste den 7-Uhr-Flug nehmen. Das T-Shirt für Marc und die Souvenirs für Aline konnte ich nur auf die Schnelle im Duty-Free-Shop besorgen. 3 Stunden später war ich zurück. Das Budget der Pressekonferenz erlaubte es mir, den Salon einer großen Stadtvilla zu buchen. Den Ort zu finden war nicht das Problem. Als schwierig erwies sich vielmehr, Journalisten für den Vortrag zu erwärmen, den unser Gast halten wollte. Um 6 Uhr abends lag noch keine einzige Bestätigung vor. Philipp hatte begonnen, alle möglichen Redaktionen anzurufen und erfand jedes Mal einen anderen Grund, um sie davon zu überzeugen, an der Pressekonferenz unbedingt teilzunehmen. Kirgisistan ist ein herrliches Land für Motorradfahrer. Die schönsten Offroad-Pisten finden Sie in Kirgisistan. Das Gitarrenfestival von Taschkent zieht ein internationales Publikum an. Ich unterbrach ihn. Taschkent liegt in Usbekistan, nicht in Kirgisistan. Sich bloß nicht noch blamieren und völlig inkompetent erscheinen. Schließlich galten wir als die ausgewiesenen Spezialisten für diese Region. Aber trotz unserer Bemühungen, unserer Versprechen, Ausfluchten, Lügen, Bitten, Belästigungen und Bauchtanznummern, bestätigte kein einziger Journalist seine Anwesenheit bei der Pressekonferenz des kirgisischen Premiers. Und so verließ ich an jenem Abend das Büro ziemlich erschlagen, um nach weniger als 48 Stunden der Trennung mit Aline unser erstes Wiedersehen zu feiern. Nicht die Zeit zählt, sondern die Entfernung. Doch unser gemeinsamer Abend bei Kerzen und Bordeaux wandelte sich zu einem eisigen Empfang, als ich den Koffer öffnete und ihr meine in aller Eile am Flughafen erworbenen Präsente überreichte. Eine Büchse Bastoma, eine georgische Spezialität aus gegrilltem Rindfleisch und eine mit Chinkali, die an große Ravioli mit Fleischfüllung erinnerte. Aline starrte die beiden Konservenbüchsen an, als hätte ich ihr 2 Urnen mitgebracht. Ist das nicht eher ein Geschenk für deine Mutter? Es sind georgische Delikatessen. Bei meiner überstürzten Abreise blieb mir leider nicht viel Zeit. Ich weiß. Schließlich war ich es, die dir Butinos Nachricht schicken musste. Aber ich finde es ziemlich bezeichnend, dass du auf der Suche nach einem Geschenk für mich eher an Konserven als an Parfum denkst. Wo sie recht hatte, hatte sie recht. Offensichtlich schaffst du es nicht, die Nabelschnur zu kappen. Ich glaube, du suchst in deiner Beziehung nichts anderes als einen Mutterersatz. An jenem Abend lag Yuki zwischen uns im Bett und ich machte kein Auge zu. Die Pressekonferenz des kirgisischen Premiers war für 10 Uhr angesetzt. Eine Viertelstunde vor Beginn der Veranstaltung war kein einziger Journalist anwesend. Als ich zum 20. Mal innerhalb von 4 Minuten hinausging, um nachzusehen, ob nicht doch noch jemand vor der Tür stand, hatte ich beim Anblick der Limousine vor dem Hotel Crillon die rettende Idee. Ich bat die Chauffeure, die auf ihre diversen Chefs warteten, für ein diskretes Entgelt an der Pressekonferenz teilzunehmen. Nicht länger als eine Viertelstunde, meine Herren. Versprochen. Und stellen Sie vor allem keine Fragen. Keine. Okay? So hielt der kirgisische Premier seine Rede vor etwa 15 Personen. 10 Chauffeure, 3 Hoteldiener, 2 Kollegen. Am Ende der Veranstaltung kam der Attaché auf mich zu. Und ich merkte, wie mir das Blut in den Adern gefror. Wie viele Journalisten waren eigentlich tatsächlich da? Lügen war zwecklos. Einer. Oh, ist nicht weiter aufgefallen. Wären Sie daran interessiert, im Büro für Kommunikation zu arbeiten? Wir brauchen junge Leute wie Sie, die erfinderisch sind und in der Lage, auf unvorhergesehene Situationen angemessen zu reagieren. Ich traute meinen Ohren nicht, erhielt aber einige Wochen später tatsächlich ein Schreiben, das meine neue Dienststelle auswies. Beim Drink mit meinen zukünftigen Ex-Kollegen kam dann der Augenblick des Abschiedsgeschenks. In einer festlichen Rede brachte Boutineau sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass seine Kompanie durch den Befehl aus dem Hauptquartier dezimiert worden sei und beklagte den Verlust einer wertvollen Einheit. Ich wartete schon auf die Totenglocke. Aber was kam, war noch viel schlimmer. Dieses Geschenk wird Ihnen ein Accessoire ersetzen, das Sie vor nicht allzu langer Zeit bei Ihrer Mission in Georgien verloren haben. Natürlich haben Sie dies nicht erwähnt und das gereicht Ihnen zur Ehre. Aber trotz Ihrer Diskretion haben wir von Ihrem Missgeschick erfahren. Boutineau überreichte mir ein voluminöses Paket. Ich packte es aus und war sprachlos. Meine Kollegen hatten mir haargenau den gleichen Diplomatenkoffer geschenkt, den ich bereits von meiner Mutter bekommen und in Georgien diskret entsorgt hatte. Die Idee konnte nur von Aline stammen als Retourkutsche für die Konservendosen. So sind Sie nun bestens für Ihre neuen Aufgaben gerüstet. In der darauffolgenden Woche befand ich mich endlich in den gedämpften Gängen des Quai d'Orsay, wo die neuen Aufgaben bereits auf mich warteten. Ach, verehrte Mitarbeiter, der Präsident der Republik hat darum gebeten, in jedem Ministerium breitenwirksame Maßnahmen im Bereich der externen Kommunikation durchzuführen. Das Image der Exekutive muss aufpoliert werden. Denn, wie Sie alle wissen, sind die Umfragewerte des Präsidenten auf einem Tiefpunkt angelangt. Der Minister erwartet morgen früh erste Vorschläge. So begann mein erster Arbeitstag mit einem Sprung ins kalte Wasser. Es blieb kaum Zeit, die neuen Kollegen kennenzulernen. Am frühen Nachmittag hatte uns Ferry, der Büroleiter, zu einer Krisensitzung zusammengerufen. Wir waren etwa 15, die um den großen Tisch Platz nahmen. Das Außenministerium existiert nur durch seine Diskretion. Die Aufgaben, mit denen es betraut wird, führt es im Halbdunkeln aus. Ich sehe nicht, wo wir da aktiv werden könnten. Bis jetzt war der Quai d'Orsay eine kleine Insel der Weisen in einem Meer von Verrückten. Jetzt will man uns den letzten Rest wahrer Diplomatie entreißen. Behalten Sie Ihre dramatische Sicht für sich. Hier sind keine Ideale aus dem letzten Jahrhundert gefragt, sondern ich brauche Konkretes, was ich morgen früh dem Minister vorschlagen kann. Wir könnten unser Briefpapier zeitgemäßer gestalten. Vielleicht mit etwas mehr Farbe. Und Vasen mit frischen Blumen auf die Schreibtische stellen. Ich bitte Sie, kein Franzose wird diese Veränderung bemerken. Wir brauchen etwas, was ins Auge fällt, meine Damen und Herren. Etwas Medienwirksames. Vielleicht einen Tag der offenen Tür. Man geht doch nicht einfach ein und aus in den Botschaften. Das wissen Sie doch. Botschaften sind, ne? Botschaft? Extraterritoriale Gebiete, die unter der Hoheitsgewalt der jeweiligen Länder stehen. Meinen Sie im Ernst, dass die amerikanische Botschaft einen Tag der offenen Tür genehmigen würde? Es ist der Ort mit der höchsten Sicherheitsstufe in ganz Paris. Und ohne die Amerikaner wäre ein Fest kein Fest. Große Küchenchefs könnten doch in einem großen kulinarischen Wettbewerb Gerichte in Anlehnung an bedeutende diplomatische Bündnisse entwerfen. Also französisch-iranisches Ragout oder Huhn auf französisch-chinesische Art, Ananas auf französisch-philippinisch und so weiter. Ich erinnere mich noch genau an die französisch-russischen Desserts meiner Kindheit. Mein Gott. Aua. Mit einer Diplomatie von vor 45 und den 30-Jährigen, die sich nicht aus ihrer Kindheit befreien können, sind wir ziemlich schlecht aufgestellt, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Wenn ich Sie so höre, könnte man meinen, ich sollte besser eine Werbeagentur beauftragen, die mir auf die Schnelle einen Werbespot für das Fernsehen liefert. Ja, das würde den Minister zufriedenstellen. Er liebt Werbung. Nein, wenn Sie simple Vorschläge brauchen, dann können wir Ihnen diese auch selbst liefern. Hier werden keine Steuergelder verschwendet. Kein Grund zur Aufregung, Monsieur Rodriguez. Es gibt ohnehin niemanden, den ich so kurzfristig noch beauftragen könnte. Jetzt bleiben nur noch Sie übrig, an den ich mich wenden kann. Die humorvolle Bemerkung entspannte die Situation etwas und ich nutzte die Gelegenheit. Wir könnten doch ein Defilé veranstalten. Es wurde still. 14 Gesichter drehten sich in meine Richtung. Ich konnte deutlich die Verachtung spüren, die sie einem Grünschnabel wie mir entgegenbrachten. Der redet noch, bevor er irgendetwas geleistet hat. Jawohl, junger Mann. Und dazu laden wir dann die Blaskapelle aus Ihrer Heimat ein. Aus dem Südwesten, wenn ich Ihren Akzent richtig deute. Darunter verstehe ich ein durchaus festliches Event. Ich meine, heutzutage ist Event doch ein Schlüsselbegriff. Ja. Sie meinen mit Defilé so eine Art Umzug wie am Nationalfeiertag? Ja, alle großen Festivitäten haben Umzüge. Der 14. Juli, der Karneval in Rio. Och, Karneval! Und wo bleibt der Bezug zur Diplomatie? Die Love Parade am 1. Mai zählt zu den beliebtesten Ereignissen des Jahres. Zur Skatertour durch die Straßen von Paris treffen sich jedes Wochenende Tausende von Inlineskatern. Wir müssten einen Umzug organisieren, der alle diplomatischen Vertretungen der Hauptstadt zusammenführt. Eine Diplomaten-Parade. So eine Art Diplomaten-Love-Parade. Genau, ein Defilé der Diplomatie. Stellen Sie sich jede Vertretung auf einem Wagen mit den jeweiligen Nationalfarben vor. Mit Musik überall in den Straßen von Paris. Bravo, Jean. Sehr schön. Ein Umzug mit Musik. Ist genau das, was uns jetzt fehlt. Wir brauchen so ein Event. Die Zeit der Inhalte ist vorbei, glauben Sie mir. Innerlich jubelte ich, versuchte das aber dezent zu überspielen. Endlich war meine Stunde gekommen. Für diese Art von Veranstaltung benötigen wir gutes Wetter. Blondin war von diesem Gedanken sichtlich angetan. Wann könnte das Diplomatendefilé stattfinden? Sehen wir uns doch mal den Mai an. Also, an den ersten beiden Wochenenden gibt es schon ziemlich viele Veranstaltungen. Okay, dann vielleicht das dritte Wochenende. Das wird den Kollegen aus der Kultur nicht gefallen. An dem Wochenende ist Museumsnacht. Ja, aber der Umzug findet doch nicht nachts statt. Nein, aber das ist mehr eine Frage nach der Medienaufmerksamkeit. Und das letzte Wochenende? Ja, da gibt es die Hunting Parade. Alle Jäger in olivgrün, Gewehr bei der Schulter, bellende Hundemeuten. Sehen wir uns lieber den Juni an. Ja, in der zweiten Monatshälfte finden die Musikfestspiele und die Gay Pride statt. Und am ersten Wochenende ist das Nachbarschaftsfest. Und am zweiten Wochenende schon etwas geplant? Das Plasma-Festival und das große FKK-Biking. Genau. Was ist denn das nun wieder? Also die erste Veranstaltung ist für Blutspender und die zweite eine Radwanderung. Nackt durch die Straßen von Paris. Hey, nackte Diplomatie. Das wär's doch. Och, langweilen sich die Leute eigentlich dermaßen, dass sie einen solchen Unsinn erfinden müssen, um sich in der Illusion zu wiegen, in welcher Illusion eigentlich? Ich verstehe all die Nasen nicht, die Wochenende für Wochenende in irgendwelchen Umzügen mitlaufen und Party machen. Ich begreife nur allmählich, dass unsere Idee nicht wirklich originell ist. Aber da uns nichts anderes einfällt, bleiben wir dabei und versuchen jetzt einen Termin zu finden, falls es noch einen gibt. Die Besprechung endete mit der Entscheidung, dass die Diplomatenparade am letzten Septemberwochenende stattfinden sollte. Jean, ja? Folgen Sie mir in mein Büro. Ich betrachtete diese Einladung als Bestätigung, dass ich mit meinem Vorschlag nicht ganz falsch gelegen hatte. Aber trotz des grundsätzlichen Einverständnisses unserer Diplomatenkollegen in Paris hatten nur 7 Länder offiziell zugesagt. Daran änderte sich auch im Laufe des Sommers nichts mehr. Ich wusste, dass ich in den 14 Tagen Urlaub mit Aline nicht wirklich auf andere Gedanken kommen würde. Ich war ziemlich angespannt. Wir stritten uns über die Wahl des Restaurants, wegen Yuki und seiner Gewohnheit, morgens um 7 Gassi zu gehen, über meinen vermeintlichen Ego-Trip, weil ich vor 35 keine Kinder wollte, über den Koffer als Abschiedsgeschenk der Abteilung, über den komischen Strandgeruch bei Ebbe, über den Atlantik, der zu weit von der Wohnung entfernt war, über ihre Eltern, die sie mir noch nicht vorstellen wollte, und über meine, die sich zu Besuch angemeldet hatten. Der Besuch meiner Eltern entwickelte sich zum Höhepunkt unserer Beziehungskrise. Am Tag vor ihrer Ankunft hatten wir uns vorgenommen, die höchste Düne Europas zu besteigen, als würde dieses Detail die Qualen rechtfertigen, denen wir uns damit aussetzten. Füße brennen wie Feuer in dem Sand. Wie reicht's jetzt? Wir kehrten in unsere Ferienwohnung zurück. Aline fiel todmüde aufs Bett. Und ich setzte darauf, dass sie anschließend bessere Laune hatte. Aber sie wachte erst am nächsten Tag wieder auf. Meine Eltern wollten zum Mittagessen da sein. Vom Balkon sah ich sie bereits auf der Strandpromenade. Mutter 3 Meter vor meinem Vater. Mama, das ist Aline. Aha. Und das ist Yuki. Mein Vater nutzte die Gelegenheit, um anzukündigen, dass er sich einen Hund anschaffen wollte, um nicht allein zu sein. Aber ich bitte dich, du hast doch mich. Und denk bloß mal an die ganzen Hundehaare in der Wohnung. Dann wechselte Maman ohne Übergang das Thema. Der Hund war vom Tisch. Was gibt's denn eigentlich zu essen? So, als sei das Mittagessen der einzige Grund für ihren Besuch. Eine Überraschung. Das war es in der Tat. Aline brachte 2 Teller auf den Tisch mit dem Inhalt der Konservenbüchsen, die ich am Flughafen in Tiflis gekauft hatte. Meine Eltern, die sich nicht wirklich für exotische Küche begeisterten, aßen Notportionen. Auf dem Rückweg macht ihr Halt in Bordeaux und ich werde euch ein richtig schönes Essen kochen. Aber es war zu spät. Aline und ich kehrten in unterschiedlichen Zügen nach Paris zurück. Adieu. Pass auf dich auf, Aline. Das letzte Septemberwochenende näherte sich. Zu guter Letzt hatten doch noch 23 Länder ihre Teilnahme bestätigt. Die Diplomatenparade würde Paris von Osten nach Westen durchqueren. Ein Feuerwerk sollte das Ereignis abschließen. An jenem Morgen wurde ich ziemlich früh wach. Ich öffnete die Vorhänge und feiner Nieselregen fiel auf die Stadt. Die Parade setzte sich gegen 14 Uhr in Gang. Girlanden und Papierblumen hingen nass und schwer herunter. Brasilien eröffnete den Corso. Auf der Ladefläche eines riesigen LKW schwangen spärlich bekleidete Tänzerinnen im Samba-Rhythmus die Hüften. Der französische Wagen bildete das Ende des Zuges. Sabotiert wurde unser perfekter Plan jedoch vom Polizeipräsidium. Sie mussten einen Zug demonstrierender Lehrer umleiten, die, wie zu jedem Schulbeginn, gegen das Schulsystem auf die Straße gingen. Ihre Strecke sollte unsere natürlich nicht kreuzen, doch die plötzliche Ankunft von einigen 100 englischen Hooligans im Gare du Nord führte dazu, dass die Polizei die Lehrerdemo umleiten musste. Tatsächlich erwarteten die französischen Fußballfans von Saint-Germain zum Äußersten entschlossen die Fans von Manchester und die Ordnungskräfte befürchteten gewalttätige Auseinandersetzungen. Dem Zug der Diplomatenparade, deren erster Wagen bereits in der Tour Saint-Jacques angelangt war, stand nun plötzlich eine Flut von Menschen gegenüber, die ihn daran hinderte, die ursprünglich geplante Route in den Westen der Hauptstadt fortzusetzen. Und zwischen den nachfolgenden Wagen tauchten plötzlich überall Gewerkschaftsmitglieder auf. Die Musiker der Wagen passten ihr Spiel den Parolen der Lehrer an. Mariachi begleiteten den Ruf nach weiteren Stellen. Schottische Dudelsäcke protestierten gegen die Schließung von Klassen. Musiker aus Mali trommelten gegen die Überbelegung der Schulklassen. Und die Zuschauer, die entlang der offiziellen Strecke warteten, wurden schließlich ungeduldig und gingen, als der Regen wieder einsetzte, einfach nach Hause. Die Diplomatenparade sollte niemals die Champs-Élysées erreichen. Meine Damen und Herren, das war die erste und letzte Diplomatenparade. Für Montag hatte uns Ferry in das große Sitzungszimmer bestellt, in dem wir seinerzeit das Drama beschlossen haben. Der Minister hat bereits einen neuen Abteilungsleiter ernannt. Aber abgesehen davon werden keine weiteren Köpfe rollen. Als er den Blick in meine Richtung lenkte, tat ich so, als ob nichts gewesen wäre. Ich biss die Zähne zusammen und wartete darauf, dass der Sturm sich legte. Morgen früh wird sich Ihnen der neue Chef vorstellen. Am nächsten Morgen waren alle pünktlich um 8.30 Uhr auf ihrem Posten. Ferry und der neue Chef gingen von Büro zu Büro. 5, 4, 3, 2, 1. Schock. Unfähig zu jeder Bewegung blieb ich wie festgenagelt in meinem Bürostuhl sitzen. Im Türrahmen stand neben Ferry soeben der ehemalige Kabinettschef des Staatssekretärs für Außenhandelsbeziehungen. Derjenige, der wenige Monate zuvor infolge des von mir verursachten Papierstaus in einem unzuverlässigen Kopiergerät seinen Posten hatte räumen müssen. Darf ich Ihnen unseren neuen Kollegen... Ja, ich kenne den Herrn sehr gut. Wir hatten bereits vor einigen Monaten das Vergnügen. Ich bin nur erstaunt, ihn jetzt hier zu sehen. Dann wandte er sich mir zu. Seit unserer letzten Begegnung habe ich Ihren Weg sehr genau verfolgt. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie im Begriff sind, diese Abteilung verlassen zu wollen. Das ist eine Möglichkeit, ja. Aber ich habe mich noch nicht endgültig entschieden. Erstaunlich. Ich habe soeben Monsieur Langlois getroffen, den Leiter der Personalabteilung, und er hat mir bestätigt, dass Ihre Ernennungsurkunde bereit liegt und Sie nur noch unterschreiben müssen. Er quittierte das Ganze mit einem kalten, überlegenen Lächeln und drehte sich dann auf dem Absatz um, während Ferry mich verständnislos ansah. Ich halte Sie nicht zurück. Ab heute Nachmittag werden Sie in Ihrer neuen Arbeitsstelle erwartet. Es gibt somit keinen Grund, noch länger hier zu bleiben. Langlois reichte mir meinen neuen Vertrag mit dem gleichen zufriedenen Lächeln, das er auf den Lippen gehabt hatte, als er mir an dem Einführungsmorgen meine Anstellung an der russischen Front bekannt gegeben hatte. Ich öffnete den Brief also mit berechtigter Sorge. Arbeitsstelle, Büro der Schwellenländer, Abteilung Osteuropa und Sibirien. Boutinou empfing mich wie beim ersten Mal. Er sprach noch immer von Militäroperationen, von de Gaulle und vom Generalstab. Unverändert. Das Unangenehmste war jedoch mein Zusammentreffen mit Aline, die ich seit unserer Rückkehr aus Acker schon nicht wieder gesehen hatte. Nichts ließ diesmal ihr Gesicht erröten, als sie mir ein weiteres Mal mein Schreibgepäck zusammenstellte. Und aus ihrem Blick konnte ich schließen, dass ihre Gefühle für meine Person endgültig passé waren. Die russische Front von Jean-Claude Lalimière, aus dem Französischen von Angela Cook. Bearbeitung Ursula Schriegel. Ich bezog wieder mein altes Büro. Wer gleich zweimal an die russische Front geschickt wird, hat nur noch wenige Freunde. Am nächsten ist mir im Augenblick Marc. Manchmal gehen wir abends zusammen etwas trinken und er bittet mich immer, ihm T-Shirts mitzubringen. Aus den Ländern, die ich nicht bereise. Er weiß nichts davon, aber ich verbringe meinen Urlaub bei meinen Eltern oder bei meiner Großmutter auf dem Land. Die T-Shirts, die er gern hätte, kaufe ich im Internet. Ich warte ganz einfach. Ich warte, dass etwas passiert. Aber es passiert nichts. Ich lebe und es passiert nichts. Die Geschichte eines Lebens ist immer auch die Geschichte eines Scheiterns. Es sprachen Jean Fabian Busch, Aline Camilla Rentschke, Michel Boutinot, Walter Renneisen, Philippe Leroy, Martin Bross, Büroleiter Ferry, Andreas Laurenz Meyer. In weiteren Rollen Therese Dürrenberger, Walter Gontermann, Rainer Hohmann und viele andere. Technische Realisation Gertrud Melcher und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Roman Podeschwar. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Das war